So sei er gerade morgen. Gott seine graute Leib und seine graute Gnade erstattet hat. Wir haben es noch einmal getan, hier so angesagt sein, nicht so? So Menschen sind nicht mehr hier, was hier ihr warst dann. Die sind alle ewig gegangen, an der Ewigkeit nahm. Und was mir erwünscht einer für dich, als die wären nur dem Herrn gegangen. Und das Leben go wie durch Proben, und wenn wir Gott sein Wort lesen daun, und über uns Leben denken daun, was wir gelebt haben, wo wir leben, und dann was von ihr vor wir sind, die kleinste Sinn an uns zu haben. Und was merkt wir schien für Menschen, was wir sind, dann denken wir an, wir wollen nicht ein Hechler sein. Was ja wir tun, dass wir nicht ein Hechler sein. Jesus sagt ein Tag, nicht all die zu mir Herr, Herr sein, wollen an das Himmelreich kommen. Nicht all die zu mir sein, Herr, Herr, wollen an das Himmelreich kommen. Und dann sei er wollen die sein, habe ich nicht an die Num det getan, und habe ich nicht dort getan an die Num. Und ich wollte ihnen sein, ich kann ihnen nicht. Ich kann dünn nicht. Gut von mir. Die sind Evilsteiner. Was schafft sind? Was schafft sind? Wir weiten, dass sie früh die Geschichte, was Jesus durch sie beim Barm begegnen wird. Jesus frucht die frühe Wut. Die Unerholung, was sie da hat, nicht wann ich wieder angehen an der Unerholung. Aber die Unerholung, was sie da haben, Jesus sagt zu dem einmal, go sei dein Mann. Und was sag ich dir früher? Ich habe nicht einen Mann. Wie viel hat sie all gehabt? Fünf Stück hat sie all gehabt. Hat all fünf Stück gehabt. Wenn wir an uns Leben denken, was er uns Leben jetzt, was haben wir tun, dass wir nicht aus Heichler unter sein wollen, in ob nicht Heichler sind. Ich sei diese Früh, die wir abrechtigt, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wo kann eine Prostituta sein, dass sie nicht heicheln wird? Wo kann ein Mensch, der addicted ist, zu Alkohol zu schmecken, was immer das ist, zu eurig werden, was immer das ist, was kann er tun, dass er nicht ein Hechler ist? Die Wahrheit reden. Diese Früh, diese Bimbarm, der redet ganz einfach die Wahrheit. Denn wir sind nicht ein Hechler. Sie reden die Wahrheit. Gott ist sehr nahe mit Sinn. Und wir wollen uns kein Mal nicht reich vor dem Sinn. Willst du wie morgen, wo neu Gott mit Sinn ist, so schwind, dass wir da nicht in Arrechte Ding tun. Aber der Geist ist du, was uns in Geist denken hat. Der hat uns denken, und dann verlieren wir diese Freude an unseren Herrn. Dann haben wir unsere Freude verloren, so schwind, dass wir nicht mit uns Gedanken auch mit Jesus gehen. Mir wird schwierig schien, wenn ich soll von der alles auf Englisch stehen. Aber mir freut das, hier wäre es, was das kann. Und mir freut das auch, dass hier wäre es, was noch Deutsch verstehen kann. Was wird wohl ich mit all das, was ich kriege, wenn ich das nicht will wieder mitteilen? Aus Text war es ja mit zwei Versen zu lesen. Und ich weiß nicht, wo sei ich, wo die Botschaft von den beiden Versen beißen. Aber mir sind die wichtig. Und das sagst du es dort. Wir wollen dünn nicht bemerken, was die glauben sollen. Aber wir möchten mithalten, dass die dünn noch mehr freuen können, wills wie glauben, vor an Jesus Christus. Nach 1, Kapitel 5, Vers 5. Heute, du sagst, wo 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 24. wir dort. Das nächste, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5. Sagst du das? Wir predigen nicht uns selbst, aber dass Jesus Christus Herr ist. Wer in Arm sind wie jene Deine. Das war der Sache. Die haben das Wort Gottes, die haben das Fährreich, das zu lesen. Das ist nicht mein, Christus Isaac sagt. Diese Gemeinde ist auch nicht unsere, das ist dem Herrn Jesus seine. Und so sich und das Gebiet sei, so schafft das mit uns Leben. Das Gebiet ist gekauft, und das ist nicht einmal gekauft, dann ist alles fertig. Ich sage, ich habe dein Arbeit getan. Ich sage, ich könnte nicht sein, dass hier ein Dach bauen wir. Ich kick bloß, ich sag bloß, ich wunder, was die hier fern getan haben. Das ist hier anders geworden. Aber einmal sage ich, dass das wird auch da. Ich will predigen und den Jazz. Und dann will ich noch predigen und deine. Ich frage Gott, was ist die Predigt, was diese Lied hier so in Mulverton fällt zu weiten? Und dann doch, ich sage an uns deine, was ist uns deine Lehrer, was den Ältesten sind abgeholt. Wir brauchen das Wort Ältester wenig mehr. Vielleicht checken wir das nicht mehr. Ihr braucht das Wort. Ich weiß, dass wir das erste Mal mit Check schenken, dass wir zum Glauben kommen. Dann hat wir das Wort Ältester nicht mehr bei uns. Für mich wird das ganz was verändert, dass das Wort Ältester nicht mehr erwähnt wird, dass wir leider einen Lehrer haben. Aber dann, als ich die Genut Gottes kennenlernte, dass ich wusste, dass ein Ältester, dass er der Lehrer wäre, und ich nicht mehr so unchecken würde, als dass er wäre, was alles zu sein hat, bloß herrschen würde, dann gefällt uns das viel doller. Aber unsere Bibel redet noch immer von Ältester. Tretje in de Bibel in Römer kapitel 8. Laten we toch beten dat we weer gaan. Lieve Heer Jezus, we danken die voor die woord. En we vrouwen als die was hier zijn met die jas. Wie mij ook bij een jeder een. Und dort dein Jazz, dort wird erklärt. Dein Wort, dort wir können gesehen sein, der ist dein Wort. In Jesus' Sinn um. Amen. Ich will hier in Eng lesen, und wir wollen hier checken, wo dort sein wird. Und dann Luther, ich sehe doch, wir wollen das hier checken, und uns Lehrer schwarz an so abgeben. In der Predigt hast du weh nicht bloß für Lehrer. Wenn wir alles Lehrer sind, dann ja. Aber das schlägt uns alle mit an. Römer Kapitel 8 vom Vers 1 wieder. Mir ist immer wichtig, dass der Jazz existiert. Du existiert ein Jazz. Als Nikodemus danach nicht Jesus kam, wie weit in der Unerholung, wort sei du horden, von der vom Nien geboren worden. Nikodemus seine Frau, wie, wort mat einer daun, dort einer an dort Himmel regnen kam. Und Jesus sagt, du musst vom Nien geboren werden. Und das schien ihm nicht deutlich. Und dann braucht Jesus den Jazz. Und er vergleicht dort mit dem Wind. Das ist nicht zu sein, aber das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Ich sehe ganz gehen, ab, immer ganz ab Gefeilungen gehen. Aber ich sehe, Jesus hat gesagt, der Jazz ist zu schwer. Der Wind ist nicht zu sein, aber dem ist zu sperren. Dem Jazz ist zu sperren. Römer 8, Vers 1, sagst du es dir. Dann ist nun nicht mehr zu verdammen an dich, der an Christus Jesus sind, der nicht so leben, als das Fleisch dort verlangt, aber so als der Jazz dort verlangt. So, er sagt, du hast nicht mehr zu verdammen für dich, Wort an Jesus sein. Wer ist Jesus? Jesus ist der Jesus, des Jesus, der ist zu spüren. So, an die, wat so leben down, nicht mehr so aus dem Fleisch, aber so aus der Jesus in sich. Weil die des Jesus, die überzeugt uns, aus wie Gott seine Kinder sind. Das Jesus ist der dreieinige Gott, was uns die Kraft gibt, dort wie jeder Tag kann mit Jesus wohnen. Rein mit Jesus wohnen. Und mit das Jesus, so wie mit Gott in Gemeinschaft. Der Jesus ist durch Christus Jesus Leben. Jaff. Der Jesus ist der, der durch Christus Jesus Leben ja. Hab mir durch sein Gesatz von der Sinn, den Tod sein Gesatz frie mir. Dort, wo das Gesatz nicht tun kann, willst dort, durch das Fleisch geschwag wir, dort hat, dort der Gott, heischeck sein Sehen an Menschen gestalt, aus ein Opfer für den Sinn, und verdorben den Sinn an Fleisch. So. Dort sagt uns hier, da wo dort der Satz nicht tun kann, wenn dort wir am Fleisch geschwag, sagt er. So sag ich, dort deit Gott, der ich sehen sehen, und verdorben die sind am Fleisch. Verschweier. Dort deit an uns kann vor dich gebracht werden, da wird dort Gesatz verlangt, der wie nicht so leben, aus dort Fleisch verlangt, aber so aus der Jesus dort verlangt. Wahrer, wie beschaffen uns nicht, mit so zu leben, aus dort Fleisch dort verlangt? Unsere Sinnerschuld, wir seien wertvoll, und wir können so viel lernen von den Geschichten, von wo wir können ab dem Weich gehen, wann wir uns vom Fleisch leiden lassen. Hier versagt er, wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort die Tod. Wer aber den Jesus hat, für den meint dort Leben und Frieden. Und mir ist dort hier immer interessant, oder? Sein dat, wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt. Dort sagt nicht, wer sich nicht mit dem Fleisch beschäftigt. Dort sagt, wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt. Für den meint dort der Tod. Wer aber den Jesus hat, für den meint dort Leben und Frieden. Wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Willst dort Fleisch nicht Gott unterdrücken ist. Wenn dort nicht Korn, wandert dort noch Wald. Wozu kann so viele Menschen nicht überkommen von Sinn? Dort sagt hier so, dort das Fleisch kann Gott nicht unterdun sein, nicht Mul wandert dort noch Wald. So, zu mir sagt dort, dort waren ich, Addictions ha, denk, und von der Lust zu kommen, in Welt und vollkommen Leben kommen, dort ich dort nie nicht weg kann. Willst dort kann nicht, dort sag ich dort Fleisch, dort kann dort nicht, wandert dort nach Wahl. Es sei denn, dort du hast dem Jesus, mit dem du Gemeinschaft pflegen lässt. Das, wo wir waren Fleischeslos immer kommen. Wenn einer in der Welt nimmt, checken dat. Und checkt, wie viele Dinge du sind. Und am Wort von einer gefährlichen Zeit wir sind. Was die Bibel sagt, oder eine letzte Zeit, oder was eine schlechte Zeit kommt. Dann, was einem Angst. So ist je weit in Gott sehen, uns einen Monat drei, mit noch ein Kind. Und ich habe das Gedanken an mich. Klug sein und Weisheit haben. Klug sein und Weisheit haben. Uns verlangen es, dort von an sich Kinder nicht einer Wort zu der Verdammnis gehen. ob von ihrer Nukumschaft, wat nicht einer Töre verdorben ist, gut. Und wir sehen dort, wir sind an einer Säue gefährdet gewalt. Wo es so viel ist, ich hier an dort die Radio da und so, ein paar Weg drei, die Prediger, der Red on Addictions. Und dann sehe ich, wo sei er da Dinge an Kopf anblieben, da ein Tewotten Mensch addicted worden, da. Wo du ein Jazz vom Fink hast, der immer war er dreht, nur der bringt. Aber dann sag ich dir, du hast ein, dort gefährdet ja, aus Alkohol und Drugs oder Tabak. Dort ist gefährdet ja, aus dort. Und dort schlägt die Bilder kein, Pornography. Dort gefährdet ja. Du kriegst mehr Damage, immer war er und dein seelische Leben, wenn du jässliches Leben hast, von dort, was wenn du an irgendwas anderes addicted bist. Und was von dir euer aus Funds? Was ist euer aus dort? Das hat mir leid zu sein, aber ans Prediger sie da und so, das ist eine Ursache, für was viele Prediger ihre Arbeit abgeben. Die Gefahren an diese Gefahren. Ist dort nicht schuld? Man, das ist schuld. Und was ja wir tun, wenn das alle wie ein ist? Was ja von wo wir kommen, ans Hintergrund, wir haben gelernt, an das ganze Ding zu schmieden. Wann das sind das, was wir abends unterstehen. Und schmied wird das ganze Ding zu schmieden. Wir legen TV auf so viele Dinge, was nicht gut sind, wir schmieden das ganze TV zu schmieden. Das kann ich nicht schwören, du bist nicht. Und noch zwei, drei gute Dinge haben. Aber dann habe ich Dinge, die kann ich nicht ganz wegschmieden. Wenn ich nicht nie das Leben an Christus habe, und ich sehe ein Mörder, was kann mir alles, was mag ich alles rutschmieden, dass ich die Dinge nicht alle brücken kann, zu mördern? So, wir brücken ein Ding, um diese Dinge überkommen. Und das ist, was wir an der Sinnerschule hier, nicht so schön, dass wir an die Jungen Opa und so machen. Jeder Tag soll wir am Leitung freuen, von diesem Jazz. Jeder Tag. Weil dir das so gruselig sei, einfach in Klima, als ihr oft kommt. Ich will nicht was lernen, und jünd was lernen, zu leben, was ich selbst nicht leben will. Mir hat sich das schein, wenn wir generisch essen, sagt, ich will meine Arbeiter nicht mehr einen Dollar schaffen, als ich gut schaffen will. Und ich glaube, Jesus Christus hat dieselbe Versicherung gehört, was ich und du, und er hat ein Leben gelebt, und er fordert von uns nicht ein Leben, was nicht jährt zu leben. Und ja dort, sah wir an diese große Gnoden an Sache, wann jemand soll sinnen soll, dann haben wir einen Vertreter bei Gott, der uns zu vertreten wird. Und das wird jeder Tag. Wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Willst das Fleisch nicht dort, nicht unjadun ist und dort nicht kann. Wandert ob nach Wahl. Die noch fleischlich sind, kennen Gott nicht voll. Aber die sind nicht am Fleisch, die sind am Jazz. Wenn Gott sein Jazz wirklich endet wohnt, wenn aber irgendwer nicht Christus sein Jazz hat, der ist dann auch nicht einer von den Sünden. Als wir herkommen, dann sehr ich zu meiner Frühheit, noch wer hier alle wird sein. Es hat alles so eine Gesichter werden, was hier eier gewahrt werden. Es hat alles so eine Menschen werden, zu der eine eier gepredigt hat. Und, mein Verlangen ist, dass ein Mensch, was diesen Jazz, was der wahre Geburt nicht hat, dass er durch jeder Predigt wird sein, dass er aufhängig ist von des Jes, tum dat hij kon uit het leven tirien. En van Christus enjunt as, verstien. En de kerpa dan ook derch de zinde dood as, zo leeft jun jes om de gerechtigheid holden. Oba van dem zin jes enjunt woont. De Jezus van dood abbeuk, dan wat dei de Christus Jezus van dood abbeuk, jene stoffliche kerpa ook ware tum leven brengt, derch zin jes de enjunt woont. Vers 12 sag ich, Brüder, dann ist dort nicht so. Schuldner sind wie alle, aber nicht um Fleisch, dort wie du nur leben mag. Wenn die so leben, aus dort Fleisch verlangt, mag die sterben, aber wenn die durch den Jes, dort simpel die, und die dort merken, wo die leben. Hauf irgendwer die Kraft? Dort simpel die, wat an uns erst dort merken? Das Vers lehrt uns, dass wir sollen dort durch dem Jes. Wir machen Gott die Ehe, wenn wir wollen sind, überkommen, damit wir Gott unrauben. Begrenzt du dem Feind und lob mich nicht an diese Sinn angehen. Die von Gott sein Jes gelehrt wurden, sind Gott seine Kinder. Hat gleich diese Vers so sei. China als Gott sein Kind, wer ihn dort echt sei, dort er dort ist. Oder wer ihn dort zu dieser Rettianer Versammlung führen wird. China als dort du wer ihn. Ich werde das Vers noch einmal lesen, Vers 14, die sage ich. Die von Gott sein Jes gelehrt wurden, sind Gott seine Kinder. Vers 15. Die haben nicht ins Glauben Jes gekriegt, dass die ihn fürchten machen. Die haben ein Jes gekriegt, der ich dem Gott dient, annimmt aus seine Kinder, in die am Unrauben aus Fuder, Leiber Fuder. Wir haben nicht ein Jes gekriegt, dass wir uns fürchten dürfen. Wir haben ein Jes gekriegt, sagt, der ich den Gott jünd annehm, aus seine Kinder, in die am Unrauben aus Leiber Fuder. Und am Versastien sag ich, der Jes salz, ja auf unseren Jes, dort Zeugnis, dort wie seine Kinder sind. Man, als ich das Versen mal chanliert, dann prüft ich mich, sein ich Gott sein Kind, wo wäre ihm, wo ich dort leben, dort ich dort sehe. Wenn ich in meine Worten kicken würde, ich würde dort die gelehrt Sünden bekommen. Und ich wäre mir dort so konfus. Ich wüsste dort, ich hätte Sünden gereduzt in mehr Scheinhirn. Ich wüsste dort, ich nicht Gott sein Kind wäre verdauert, ich bekannt hätte. Und ich würde so sehr eine Eng, ich wüsste nicht mal andere Gebete zu beten, als der, was ich gut war, nicht können. Aber Gott sei Dank, mein Wort brücke rein und staub, und ich kann, ich hab bloß gehört, dass du wie ein Mann an der Aufgrund nahe fall, und da hat eine Hoffnung für den wir in der bloß hat können sein, Gott sei mir sein Ergenerig. Ich wüsste nicht mal die Geschichte von Schahera und Tritz, was ich tot brücke und in meine Sinn. Ich wüsste nicht mal, dass ich Jesus Christus annehmen soll aus mein Herr. Und ich ging eine Experience der. Dort ist sinnvoll wach, bloß von sein, Gott sei mir sein gnädig. Was ich dort Evangelium tschan lehre, dort der einzige wach, wir fahren gerade sind, Jesus Christus sein Opfer, seine graute Genur, und dort ich dort leben würde, dort der einzige wach, wir dort ich würde quatschieren und das geschehen, da ich dort mit Frieden. Die Sünde, wir war hier alt, mein Schwert, was wir war. Ich hab gesagt, Gott sei mir sein Ergnädig. Aber ich hab nicht gelehrt, Jesus Christus unternehmen aus meinen Rara. Dort einzige wir, was ich haben kann. Was heute tun haben, dort ich aufhängig wir von bleiben. Wir haben nur 1. Petrus Kapitel 5 gehen. der Geist Gottes, die auf unseren Geist dort täten, dort wie seine Kinder sind. So, hier stehen dort Thema am Bass hier. Und das Gerte, der Überschrift sagt hier, Taubleben an der Gemeinde. Ich sah nicht in grauter Geschichtenleser, aber ich hier predigten, und ich glaube, wir haben alle immer Wort für Wort für ihr gesagt, wie Sampredias gleichen. Und ich war auch mit, doch, weil meine ihr sehr kann. Aber ich gleich das sagt, Bohnen zu hören. Warum? Ich glaube, dass Irms dort nicht grautsch ist, dass er sich nicht was meint. Mit alles, was er dort. Und ich glaube, vertraut wirklich, dass er vergottet. Und dann zu noch einer, der heißt Paul Washer. Ich hätte Jörn drei von denen, ein Bruder hier, der früher mit erst nochmal den Predigt hat. Dann google ich den nochmal ab, und no, ich weiß das nicht. Aber nu, dass wir drei sind, der ich war ein Predigt, dann habe ich bloß spanische Predigt gegoogelt, und dann kam Paul Washer da ab. So war Jan, er hat große Mission in Peru. Und ich sehe sehr gesehen, der ich so Menschen höre. But anyway, ja, das geht hier am Taubleben an der Gemeinde. Und wenn ich denke an die Zeit, wo wir hier gewesen sind, dann denke ich immer, war ein Trey und denke an all Dünn hier so. Und dann freue ich mich, ich bin aber alle Dinge schaffen. Ich weiß, wie Menschen wir sind, so sehr verschieden. Und dann dort alle unsere Einigkeit zu bringen und uns zu verstehen und das Verlangen zu haben, dort wir können taub schaffen an der Gemeinde. Und damit wir alle ein Ziel haben. Die Bibel sagt, wir sollen eines Sannes sein, wir sollen ein Glauben, ein Jazz und eine Taufe haben. So, dann braucht dort, zum dort so sehr verschieden aus wie sein, dann braucht dort, dort wir ein Ziel haben. Und dann sollten dann, wenn wir noch sehr verschieden sind. Die Bibel ist eigentlich das Salje jeder Tag. Und wenn wir uns nur dort rechnen können, und von Jazz werden lernen lassen, dann wollen wir immer noch gesehen, wenn wir verschiedene Ideas hier von einer Städte oder andere. So, das sagt Jesus der 1. Petrus 3, 4, Vers 1. Nach einer Ermahnung an alle Ältesten schmankt, sagt Petrus, ich sehe auch ein Ältester, und hab gesehen, wo Christus lieben muss, und soll auch an der Herrlichkeit teilnehmen, der bald für den Tag kommen soll. Des Petrus, wo das Brief geschrieben hat, zu dem sieht Jesus ein Tag, was sehr besonderes. Und er hat dreimal eine dieselbe Frau getan. Und was wird das? Wer will sagen, was wird das? Was frug Jesus Petrus dreimal hereinander? Ja, bist du mir gut? Und wahr, bist du mir gut? Bist du mir gut? Okay. Er sagt, jeder mal ja, dort sind wir. Was soll er dann tun? Wenn er dort wird. Und das so ist, was du sagst. Dann du meine Schub werden, sagt er. Wenn das so ist, dass du mir läufst, dann werd meine Schub, sagt er. Und mit das mach ich den Brüdern, Sestern und Lehrern sehr viel mehr zu sprechen. Eine Leib haben für die Gemeinde. Ich sehe nicht in gerade Geschichten lesen. Ich habe Nikodemus Bild noch keinmal gelesen. Ich meine, Männer Simons Bild. Aber, immer war er hier von, ich habe immer war er gesagt, an dieser Welt leibe ich nicht so sehr aus der Gemeinde. Nicht sehe ich so gut aus der Gemeinde, weil es dort als Christus sehen. Und dort ist das Fährreich, was ich habe, es kriegt so aus Paulus, dass ich kann für die Gemeinde was tun. Dass ich kann Gott sein Wut verkünden. Für Christus. Dass Christus seine Gemeinde. Das Jesus, der weiß dort, dass Petrus ein Tag lehnen wird. Dass er ein Tag fliegen wird. Und wird sein, dass er ihm nicht schauen wird. Das Gnadenvolle Jesus, der sagt zu diesem Petrus, wenn du mir Gott bist, dann da meine Gemeinde werden. Hier wie dort wird Ältester. Er sagt, ich sehe auch ein Ältester. Ich nehme an, heißt ein Lehrer. Und habe gesehen, wo Christus leiden muss. Und soll auch an der Herrlichkeit teilnehmen, der bald vernachkommen wird. Dann sage ich, sorg für Gott seine Herd, über der Heu jüngt gesagt hat. Nicht gedwungen, dort dir. Nicht üt gewandt sich, aber leuchtulich, aus ein Deins für dem Herrn. Hier ist so viel Ben an das Farsch, wo ich von lehren muss, in des Lehrer sein, wat Gott haben will, und wat Petrus lehren hat, wat ich sein soll. Für Gott seine Herd sein, er war der, wat er uns gesagt hat, und dort nicht wer in irgendwer dort grülich so agieren haben will, dort in mir so erschüben machen. Weil ich verfärken soll, wenn ich hier sein, oder wenn ich drei fahren da in Mexiko, ich soll umbeiden. Hey, wir sind drei, wat kann ich helfen? Fällt ihn frei, mich zu frauen, wat kann ich tun? Ich hab so hier. Nicht, dass ich alles geliert habe. Ich mache dann die Säuerfälle, die ich sein, ich weiß auch nicht. Ich sag, ich hab nicht alles geliert. Ich mache nur noch sehen, die Antwort. Sie ist nicht gedwungen. Und dann sag ich dir, nicht ausgewandt so. Was bleibe, es hat von dir all einige vor geworden. Dort ist die Wandzucht zu tun, ein Lehrer wollen zu sein, für eine Herde, für die Wandzucht. Ich will nicht nur was erwähnen, aber die falsche Lehren. Eine Lehren, wo sie nur abgepostet hat, und einer sich freuen hat, wo waren die Handläden, dort sind sehr große Quellen. Und Menschen, wat schnell du ansehen und hören, wat die tun, die betegnen die als Seier aus falscher Lehren. Falsche Lehren waren, wo rüttkommen, nicht nur, wo wir alle gejift haben, dass die falsch sind. Ich weiß, wir erwähnen leichte Katholiks, wir erwähnen leichte Jehovah Witness, die erwähnen wir leicht. So, dort sind sie nur sehr klar. Mit sehr wenig die Bibel schauen, dort ist am falsch. Aber wo waren diese falschen Lehren rückkommen, wo man sehr nur abgepasst? Dort haben wir das Wort schauen. Dort wir nur das versichtig abpassen schauen. Dort haben wir nur das Wort, mit das Wort bekannt sein, in Briefen. Geht das mit ans Fleisch mit, oder geht das, oder so wie reut im Gehen ans Fleisch kommen. Geht das mit Gott sein wollen mit. Er war Gott seine Herd sein, nicht aus der Wandzug. Aber, leuchtulich aus ein Dienst für dem Herrn. Woran? Wenn wir wollen von hier Bogen lehren, dort die Brüder sollen sich nicht bloß bemühen, der rechte Mensch zu sein, dort die Bibel sagt, dort, wenn wir Erden und Kleider haben, dann lohnt ihr dort schreien gehen. Wo wem wird wir dann today sein? Der Geist Gottes hat mir gesagt, dass du sollst den Bietlohn verkaufen, du sollst den Fertig verkaufen und du sollst dort hier in die Kirche anbringen. Stammt dort mit der Bibel. Weißt du, was die Bibel uns lehren wird? Die Bibel lehrt uns, wir sollen das Tier in die Port von uns Ankommen anbringen und dann, wir können Gott dann aufbrauen sein, als heilig war das Himmelsfenster aufdauen und dort sehen. Nicht hier und was hier hören, wo ich haben will, nicht? Hör ich, was sag ich, was lehren die, oder was lehrt die Bibel? Mir ist das interessant, wenn wir nur die geratzte Kirchen kicken, ab der Welt, wo wir so eine Dinge aus dort hören dann. Nicht mit Gewandzug, leuchtulich, aus ein Dienst für dem Herrn. Wir brauchen eine Rade Leib. Wir brauchen dort die Leib, dort die Bibel hat gesagt, dass jeder Mensch aus einem Sinn geboren und kommt daran zu Gott, was er bei Gott sein soll. Er braucht das Opfer Jesu Christi. hab wie ein rarer Leib für diese verlorene Welt. Dann sagte hier, die sollen nicht zu streng über die Herzen sein. Sie sollen und jün sein können, wo sie leben sollen. Ich rede hier schon von, wo interessant ist dort, wann ein Wirthaft arbeitet. Ich sage, ich expect nicht, dass du was schwanger schaffen musst, sagt er. Woran würde ich expecten, dass die aus Versammlung sollen heller leben, reinheit nur die Gemeinschaft mit Gott leben? Aber was würde ich expecten von meinen frühen Kindern, die sollen mich mehr leben als die Christus tun? Oder die sollen ein reineres Leben für Christus leben, als dort, was ich da? Ich weiß, dass meine Zukunft hätten große. Wahrer und jedoch, wo da ich dort, dort ich dann nicht ein Hechler sehe, dort ich mit ungesegner Hech mir Welter erschien für Jüten sei, ich habe große Zukunft kommen hätten. Dort brücke ich dort ich die Wahrheit rede. Die geratzte Sünde darf nicht ein Hechler sein, so schwindet er erkannt, dort das ist der Sinn, wo ich bin sie. Dann ist er nicht ein Hechler. Sie sollen nicht zu streng über die Herde sein. Sie sollen und jünt sein können, wo sie leben sollen. Das ist mein großes Verlangen. Das ist mein großes Verlangen, dass ich mit Gott seine Kraft, mit seiner Genug, mit seinem Jesus belebt sein. Dort die Versammlung und dort sein kann, wo sie leben soll. Und wenn die dort nicht sein können, dann vergleicht ihr nicht mit mir. Dann vergleicht ihr mit unserem Herrn Jesus Christus. Ich kann so, ihr werden so leicht an uns leben und selbst falscher Fried verkünden. Mit somebody, what we want. Und das ist nie nicht reich. Wenn wir uns mit wem vergleichen wollen, das ist mit Christus. Und wenn die Boerste heute kommen wird, wo jene Ehrenkrone kriegen, der ewig bleiben wird, wird die Wiederwin hier so nicht nur ihr trachten. Und so schwindet wie dort down, dann ist uns lohn weich, hab wie dort weich. Was ist die andere Seite davon? Ich denke, du so viel Mühl an, weil ich was sage, aber was ist die nächste Seite von dort? Weil die Bibel lehrt, dass wir sollen unsere Brüder leben, wir sollen unsere Sestern leben. Und besonders sagt er, die, was tun mit dort Wut dein. Das lehrt die Bibel uns, dort wie das soll. Aber das sagt hier so, Vers 2, wollte ich noch einmal lesen. Und wann der Buberste Wort kommen wird, wo ihr eine Ehrenkrone kriegen, der ewig bleiben wird, wieder keine ihr Segen von hier. Wieder und sicher merken, was wir tun, dass wir das für Christus tun. Dort wie jeder Tag mit uns geratztes Verlangen, mit Christus leben und so rein von Sinn bleiben wollen und uns ganzes Hortens Verlangen aus möglich. Das ist nur, was wir streben darum. Wir darum nicht streben, dort andere uns ehren wollen. In der Bibel hat gesagt, leib dein Bruder, leib deine Schwester. Und läuft der besonders der Jünger mit dort gut ein. Wenn dort als Christus seine Gemeinde. Und hier tritt er mit Onasch, Vers 5. Und Jerusa auch die junge Glieder, schickt ihn zu jüngeren Ältesten. Die sollen alle immer reit sein, und ihren Onda und Demut zu dein. Gott ist jen der Stolte. Weil denn hier redet der junge Glieder, sagt das hier. Das sagt große auch die junge Glieder. Dort darf ich diese Frau haben, wo soll ein junger Jung überhaupt sin wahre Rengun. Wann ich denk an Jungsinnen, wann ich denk an ans Leben, jet Lass, jet Fleisch, mich schien dat auch am ehrlich. Ein reichten Weich zu gehen. Dort hei diese Frau auf, dort wundert mich nicht. Aber der Antwort du as, dort kann hei bloß tun, wann hei sich an Gott sein Wort hält. Das wo hei dort tun kann. Hier lehrt uns dort, dort wir sollen unsere Ältester gehorchen. So sag ich seht, wir haben vielleicht empfehlen, ich habe wie Lehrer. Eine Bibeltitel redet einmal war von Ältester. Und mir bohrt das nicht mehr. Schick jünt zu jünen Ältester. Die sollen alle einmal reut sein, jünt unjern Onda und Deimut zu Deim. Gott as je in der Stolte. Aber die Demütje schenkt hei ter rechte Tiet die Not. Gott sei Dank. Demütig jünd, und ja Gott seine gewollte Hand, dann wird hei jünd abrechten. Falls du die Duhl, falls du so die Feld abzurechten, damit ich die unja Gott sie nie wollt, die Hand sei hat, hei wat die abrechten. Schmied all jene Sorgen ab arm, hei sorg für jünt. Sieht der gedacht in Wacker, wills jünd jener, der bei seiner Feind schlägt sich ram, aus ein braunender Leib, in segne wem, den hei verrieten kann. Wir lesen ab einer anderen Stelle, dort Gott, der den Feind verglecken mit dem Wolf. Ein Wolf, wenn der Herr Schub hat, wird versiegt zu tun. Er versiegt zu verstreuen. Was so, wenn sie können, du leichter ein Drüht nehmen, wann die verstreut sind, als wann die alle taub sind. Gott sein Verlangen ist, dort wir uns leben sollen und dort wir taub sollen sein, dort wir einen Sinn haben, dort wir ein Jazz haben und dort wir eine Toffe haben. Sieht der gedachten Wacker. Das meint so sehr viel. Sieht der gedachten Wacker. Wills jünd jener, der Beise Feind schlägt sich ram, aus ein brahlender Leben sieht nur wem, den hei verrieten kann. Man, der Feind, der ist smart. Hast du das belebt, wenn du nur dein Gedankenleben abpassen darfst, wow smart der Feind ist? Wenn ich das eine war, ich nicht nachbringen kann, dann halt eine andere war ich. Wenn ich das war, ich nicht kann, dann halt eine andere war ich. Aber, mag ich, wow smart der Feind ist? Und wow sicher er ist? Man, das ist so sicher aus Wort. Sieht Wacker, sieht der gedacht. Aber dessen sagt den Salvi wahrer Stun, des Feind, des Beiser Jes, den Salvi Faust wahrer Stun, am Glauben, an der Wahrheit. Verschneien, den wahrer Stut, mit Fausten Glauben, und denkt daran, dass jene Brüder über die ganze Welt durch die selbe Leiden in Erfahrung gehen machen. Das wird sagt. Lebst du viele dir auch durch eine Zeit, wo du denkst, wo kann der Feind so dumm sein? Wo kann der mich durch diesen Tag so oft geprüft haben? Weißt du, was Petrus hier sagt? Jüne Brüder, er war der Ring und zur Welt, der muss noch gerichtet kommen. Die sind gleich allein. Wir sind gleich allein. Die Menschen, die fair an zum Glauben wären, die müssen durch Krieg des Krieges kommen. Dem ein Gott will gefallen, leben und leben, müssen sie auch ihr Fleisch auf sein. Müssen sie auch alle Tage auf ihre Knie, damit ich vor Gott komme. Und wenn die Hirsche in Stadt die geladen haben, war der gnadensvoller Gott, der Jünd an Christus Jesus, zu seiner ewige Herrlichkeit berufen hat, Jünd selbst abrechten und war der Herstellen entstehen, weil's hei hat, alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit. Wir werden noch einmal den Tagesvers lesen. Wir wollen nicht bemerken, was die glauben sollen, oder, aber wir möchten mithalten, dass die noch mehr freuen können, weil sie glauben, fast an Jesus Christus. Wo wehen, wenn ich das letzte Part hier in der 1. Petrus Kapitel 5 lesen darf, worum Psalm würde ich mir mal wählen, something else zu vertrauen, in zu glauben, als dass ich würde das Opfer, die Gnade in den Glauben vertrauen. Verwohne ihr sagt, würde ich mir zu was anderes wenden. Das ist so selbstverständlich und das ist so leicht zu verstehen, das Evangelium. Und da ich wieder nochmal so ein Kleinstutz hier gelebt habe, dann liegt alles ans dort, dort eine Wahrheit leben, an Gott sein Wahlen leben, dort immer der Wahrheit von den Menschen glücklich merken. Und das ist der kleine Verschmack, was wir hier so haben. Ab der sie geht. Und wenn mir das einmal eindenkt, weil, was ich hier so mal ganz am Anfang wieder entschaffe, mit einem Einheimertop, was nicht nur Gott sieht, nicht, ein Eheländer. Und dann, als er mich kann, dann weiß, was ich bleiben darf. Dann sag ich dir einen Tag so dreh und kalt zu mir, dass er war live an der Halle gehen, aus dem Himmel. Und dann sag ich dir, all die fleischlichen Dinge an der langen Rede nacheinander ab. Da will er an der Halle enjoy. Und ich dachte, ein Teil, den ja nun. Ich hatte ein Teil, die zum Denken. Und ich dachte so, wem's schuld ist dort, dass er sonst sagt? Weil die Nanos wird das erste Mal in Mexiko fahren, dann ist ein paar Dau, dann verteile ich du mit einem Mexikaner und dann sag ich dir, das kriegt das Salje. Und dann kam das sei ja dich bei mir. Und ich hab all Jahren immer dort noch gedacht. Und weißt du, was dort ist, was drin in mir kam? Wo lad uns aus Kinder Gottes? Wo das freie Gnadengeschenke kriegen haben? Wo lad uns? Dort die Welt sagt, dort die Leiber wollen, die Freiheit mit dem Sinn, wo verdammtes Mörderie liegen und schmieren ist, dort die Leiber wollen, durch ihre Ewigkeit zu bringen, aus dem Himmel. Wo lad uns? Na, wat gubi? Weißt du, wo der zu holen haben? Das Engeländer sagt zu mir, er will dort leider du alle Freiheit haben, aus an eine Wette Stube setzen und die Feit ab dem Garten abhängen haben. Leute, mal was sagen, um alt war. Was, lad uns das dort? Hast du sowas ans Lad? Na, sag ich, oh, mein Jungs, die Gunn so trürig waren mit der Bibel, nicht so. Man, dort hat mich leid, wenn mich so gelogen hab. Dort hat mich leid. Ich sehe die glücklichste Mensch über diese Welt. Jesus hat mir alles vergeben und hat mir eine ewige Herrlichkeit versprochen. Und so lad mich, das ist alles, was ich habe. Ihr Schwester, ich will haben, anzahlen nur die glücklichste Menschen. Nur die ganz glücklichste Menschen, willst du das, was wir sind. Paulus sagt, ich will ihn dort nicht bemerken, was die Leiden sagen. Aber warum würden wir uns dort nicht wehren, das zu vertrauen, die Leiden? Fahre, Topet. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für deine graute Leiden, die Not. Und ich will jeder Tag mit dir wohnen. Und ich bete, dass du uns halten musst, mit dir zu wohnen. Durch deine graute Leiden, die Not, und dass wir wollen, strålen, wenn die Menschen uns auflesen wollen, was seien wir uns fremd, für das, was du für uns reit hast. Wusch dir alle Taucherchen, die ihn wird sehen, in Jesus' Namen.